unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und einer neuen Folge der Geheimnisse der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, Redakteurin der Zeit. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna. Hallo Sabine. Theologin. Und ich glaube, das ist jetzt schon die 5. Ostersendung, die wir machen, oder? Ja, Sabine, die erste haben wir 2020 gemacht. Ja. Und ich finde es auf jeden Fall ganz toll, dass du heute dafür gesorgt hast, dass wir ein Special haben. Ja, genau. Wir haben ein Special und deswegen sitzen wir auch nicht in deinem Wohnzimmer, Johanna, sondern wir sitzen in Berlin in einem Studio, genauer gesagt in 3 Studios, die wir jetzt belegt haben. Wir beide haben eines und neben uns sitzt eine 3-köpfige Band mit dem schönen Titel Sons of the Preacher Man. Pfarrersöhne. Ja, genau. Das ist so die musikalische Entsprechung von uns beiden. Es sind aber 3. Das ist der Unterschied. Okay. Und ich habe kürzlich in einer Bar eine wunderbare Musik gehört, Jazzmusik. Und dann sagt mein Mann zu mir, du, das die schon mal, wie die heißen? Die heißen Sons of the Preacher Man. Und dann bin ich gleich hingestürzt. Es ist ja eigentlich ein Lied. Ein Lied, ja. Aber das, haben sie sich benannt. Danach haben sie sich benannt. Und warum sie sich so benannt haben, das fragen wir sie dann selber. Aber erstmal hören wir sie uns an. Schön. Der Bandleader heißt Robert Kessler und ist Professor an einer Musikhochschule in Berlin für Gitarre, nicht wahr, Robert? Genau. Offiziell Gitarre, Ensemble und Aufführungspraxis. Ah ja. Du hast die Sons of the Preacher Man gegründet. Und warum hast du das gemacht? Und wie kommst du auf den Titel? Das war, wie das Leben so spielt, Zufall. Ursprünglich hatte ich in Berlin in einer Bar einmal im Monat mit meinem Trio gespielt. Und irgendwann hieß es, ja, Trio ist ein bisschen kompliziert, du müsstest irgendwie auf Duo umsteigen. Gleichzeitig hatte der Kollege Matti Klein, dem wir viel zu verdanken haben, der das da verwaltet und organisiert und musikalisch leitet, gesagt, du, mach das doch mal mit dem Dirk Erchinger, ihr kennt euch doch schon so lange. Und dann haben Dirk und ich geprobt und gebrainstormt und haben gesagt, Mensch, das ist eigentlich total cool, wir machen jetzt ein paar Duo-Shows. Und ich habe dieses Hybridinstrument gelernt, was Gitarre und Bass gleichzeitig kann. Und Dirk spielt so grandios wie eh und je. Und dann waren wir da, dann waren wir die Band. Wie kamen wir denn zu dem Namen? Wir kennen uns schon sehr lange, der Dirk und ich, ungefähr 15 Jahre. Wir unterrichten an der gleichen Hochschule. Uns hat immer verbunden, dass wir eben so einen Pfarrershintergrund haben. Ich wusste, dass Dirk Pfarrerssohn in erster Generation ist, denn der Dirk ist ja von uns der eigentlich richtige, echte Pfarrerssohn, denn ich bin offiziell nur ein Pfarrersenkelsohn. Wir haben uns aber dadurch irgendwie immer blind verstanden und das war dann die Gelegenheit, eine Band zu machen. Wir haben schon vorher in verschiedenen Formationen hier und dort gespielt, aber dann war die Gelegenheit da und dann haben wir in der ersten Rutsche den Song Sons of a Preacher Man von Dusty Springfield gespielt und dann war irgendwie klar, ey, das ist doch eigentlich unser Bandname. Und, schön. Und dann haben wir das so gemacht. Genau. Und dann, etwas später, um die Story noch zu vervollständigen, haben wir den Björn dazu geholt, weil den Björn kenne ich auch schon bestimmt 20 Jahre. Und dann ist diese Formation geboren. Und der Björn spielt Saxophon und Bassklarinette. Genau. Ursprünglich hatten wir nur Saxophon versucht. Aber dann war relativ schnell klar, dass mein Gehirn manchmal diese Split-Fähigkeit von Bass und Gitarre nicht zustande bekommt. Und ich brauchte Unterstützung. Und der Björn spielt Bassklarinette unten herum, um die tiefen Register abzudecken und gibt mir damit die Freiheit, immer mal Solo spielen zu können. Aber der Björn ist kein Pfarrerssohn, sondern er war mal katholisch und ist jetzt ausgetreten. Genau. Aber mit dem reden wir später. Wir sagen mal, der Björn ist unser Quoten-Nicht-Christ, unser Küster. Okay, super. So, Johanna, Auferstehung ist ja Ostern. Wir haben uns das Thema Auferstehung, was ist dran? Gab es die Auferstehung und warum glauben wir an Sachen, die es nicht gibt? Also die Vorstellung davon, was mit uns nach dem Tod ist, die hat die Menschen ja schon immer bewegt. Und ich glaube, sogar die ältesten kulturellen Errungenschaften sind Gräber, weil die menschliche Kultur hat wahrscheinlich angefangen an Gräbern, wo man dann angefangen hat, die Figuren der Toten nachzubauen oder den Tod irgendwie wegzuhalten oder eben die Toten zu begraben. Also das Verhältnis der Menschen zu diesen unvorstellbaren Vorstellungen, es gibt mich nicht mehr, ist, glaube ich, einer der grundlegenden Antreiber von Kultur. Auch die Vorstellung, was passiert mit mir, wenn ich nicht mehr da bin, die ist in allen Kulturen irgendwie thematisch. Also man überlegt sich das und vor allem eben auch in der jüdisch-christlichen Kultur thematisch und bis dahin, dass dann der Apostel Paulus nach dem Tod Jesu und der Erzählung über seine Erscheinung sagt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles unser Reden umsonst und wir wären die Dümmsten und die Blödesten überhaupt. Also der Apostel Paulus hat die Auferweckung oder Auferstehung Jesu Christi zu seinem zentralen Grundaussage des Christentums gemacht. Lass mich zunächst einmal damit anfangen, dass ja diese Auferstehung eine Vorgeschichte hat und diese Vorgeschichte, die ist eine Kreuzigung eines Mannes nach einem Prozess, der offensichtlich ohne irgendwelche Regeln abgelaufen ist. Diese Art von Prozessen kennen wir ja jetzt in letzter Zeit aus Russland oder wo auch immer. Und das muss man sich mal klar machen, dass natürlich auch der Impetus, da wird ein Unschuldiger, der die ganze Zeit Frieden gepredigt hat, und so hingerichtet, dass der Impetus der Wut oder der Not über diesen Tod natürlich sehr groß war. Du hast ja jetzt mitgewirkt an einer Sendung? Ja, die heißt Inri, warum musste Jesus sterben? Und läuft im ZDF am Karfreitag um 22.20 Uhr. Und die haben da mit großem Aufwand ermittelt, was in diesen Tagen geschehen ist. Also mit Historikern und Archäologen und sonst was. Und unter anderem auch mit mir als Sachverständiger. Als theologischer Expertin. Ja, allerdings. Offenbar habe ich dich bereits überflügelt. Ja. Na, jedenfalls trete ich da auch mit auf. Ich glaube, du bist Prozessexpertin. Ja, deswegen haben sie mich auch angefragt, dass ich dann theologische Expertin bin. Das hat sich dann im Laufe der Sendung erschlossen. Jedenfalls, wer es anschauen will, soll sich es anschauen. Und da geht es halt darum, wie das genau abgelaufen ist. Was hatte Pilatus für eine Rolle? Was hatte Kaiphas für eine Rolle? Wer sind das für Leute? Was haben die für Funktionen? Was ist da eigentlich im Hintergrund abgelaufen? Und das haben die relativ detailliert recherchiert. Und davon handelt diese Sendung. Das ist also jetzt keine Glaubensgeschichte, sondern eine Recherchegeschichte. Ja, aber trotzdem ist natürlich an diesem Tod besonders, dass er besonders ungerecht schien. wohl ja. denen, die davon betroffen sind. Aber die Rede von der Auferstehung, lasst mir da jetzt noch mal kurz die Türe aufmachen, ist in eine Zeit gekommen und in eine Gesellschaft, im hellenistischen Judentum gekommen, wo ganz viele Vorstellungen davon, was mit dem Leben nach dem Tod ist, nebeneinander waren. Mhm. Also wir kennen ja bis heute so Formulierungen wie zu seinen Vätern versammeln. Das ist das, was in den Urvätern gedacht wurde. Da hat man noch keine Vorstellung von einem Leben nach dem Tod gehabt. Dann hat man die Vorstellung einer Scheul gehabt. Das ist so ähnlich wie der Hades in der griechischen Welt. Also das hatten wir ja im Alten Testament. Eine schattenhafte Existenz, das Land des Staubes heißt es da, das Land der Finsternis, das Land des Vergessens, das Land der äußersten Schwäche und des Verklimmens. Mhm. Und dagegen stand immer der Gott Jahwe, der Gott des Lebens und die Hoffnung auf Gemeinschaft. Mhm. Aber vor allem dann nach dem Exil, nach diesen und in diesen riesigen Verfolgungszeiten, wo die Juden im Exil gewohnt haben und wo sie immer wieder auch mit dem Tod bedroht waren, da kommt dann die Vorstellung, dass Gott sein Volk oder die Menschen über die ungerechte Bedrohung hinaus rettet. Und da kommt dieses Moment der Gerechtigkeit. Es ist den Menschen das Leben genommen worden, bevor sie es zu Ende leben konnten. Mhm. Und es ist ihnen auf ungerechte Weise genommen worden. Und das ist noch ein weiterer Strang, wo die Hoffnung ist, dass dort, wo Menschen einfach umgebracht worden sind und um ihr Leben gebracht worden, obwohl sie unschuldig waren, wo dann die Hoffnung aufgeglommen ist, dass man irgendwann mal das Leben in einer anderen Welt vollenden kann oder dass Gott die Möglichkeit hat, all die Potenziale, die Optionen auf Leben nochmal vollenden, die auf dieser Welt abgeschnitten wurden. Und da ist Jesus natürlich einer der Protagonisten, der wurde ja nun abgeschnitten und unschuldig war er auch. Ja. Also darauf stützen sich dann die Hoffnungen, ja, dass das also alles wieder genau, weitergeht. In dieses Ensemble von Vorstellungen kommt dieser Tod Jesus. Mhm. Und die Pharisäer, mit denen der Jesus ja eine ganze Menge Battles hatte, da auch sprachlich, die waren dezidierte Vertreter der Auferstehung. Mhm. Und daneben gab es, wie in unseren Zeiten auch, die Sadduzäer, das waren eigentlich die priesterlichen, die haben gesagt, Tod ist Tod, also danach ist nichts. Mhm. Die Christen haben ja dann die Auferstehung dank Paulus zu ihrem Zentrum gemacht. Und Paulus hat ja dann, wir haben es ja gerade gehört, ohne die Auferstehung wären wir alle nichts. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass es auch ohne Auferstehung ganz gut geht im Christentum. Aber es gab ja dann in der Aufklärung auch erste, ja, sagen wir mal, Aufsässige, die nichts davon hielten, dass Jesus auferstanden sein soll. Unter anderem Hermann Samuel Reimarus, der am 22. Dezember 1694 in Hamburg, einem Aufklärerstaat, geboren wurde und am 1. März 1768 verblichen ist. Und dazwischen hat er allerhand heimliche Schriften geschrieben gegen die Kirche und gegen die kirchliche Überzeugung der Auferstehung und hat da herumgestänkert, heimlich. Und es wurde erst von Lessing, von Ephraim Lessing, aufgedeckt und veröffentlicht, was er da geschrieben hat und sorgte für erheblichen Wirbel und Ärger. Reimarus hat eben den Jüngern ihre Auferstehungsgeschichte nicht geglaubt und hat lange in der Bibel geforscht und hat sich da richtig reingekniet, ein Leben lang eigentlich, und hat dann gesagt, also erstens, Jesus sei nie auferstanden und zweitens, den Jüngern dürfe man eh nichts glauben. Ich lese mal was aus Wikipedia vor, was über ihn da steht. Jesu Absicht sei gewesen, sagt eben dieser Reimarus, ein weltliches Reich zu errichten und Israel zu befreien, auch mit aufrührerischen Maßnahmen wie der Verbreitung von Unruhe im Tempel, seinem Einzug nach Jerusalem und die Mobilisierung der Massen zu Ostern. Erst kurz vor seinem Tode seien ihm ernste Zweifel an seinem Erfolg gekommen, da den Jüngern die Auferstehung Jesu von ihm nie wirklich verheißen worden sei, wurden sie entweder von der Entdeckung des leeren Grabes überrascht, vermutlich hätten sie den Leichnam aber sogar selbst gestohlen, außer ihnen habe niemand später behauptet, den angeblich Auferstandenen gesehen zu haben. Auch Paulus hat ja nur eine Vision gehabt. Die Wiederkehr Jesu und die Errichtung des weltlichen Königreichs der Israeliten sei dann von den Aposteln immer weiter in die Zukunft verschoben worden, sagt Reimarus. Ihre Erzählung hätten sie, die Apostel, die als Jünger Jesu ihre früheren Gewerbe aufgegeben hatten, zu einer für sie finanziell einträglichen rein geistlichen Erlösungslehre und zur Kritik der jüdischen Theologie weiterentwickelt. Die Religion Jesu sei nicht die der Christen gewesen. Also der Reimarus war ein Philologe und ein Theologe und ein großartiger Forscher und hat tatsächlich sein Werk, waren 1300 Seiten. Ja. Und die hat er, du hast es völlig zu Recht gesagt, unter Verschluss gehalten, weil er Angst hatte, dass er angegriffen wird und seine Familie, und hat seinen Kindern hinterlassen und hat dann den Lessing in Hamburg, als der Lessing in Hamburg war, haben die Kinder von dem Reimarus sich mit dem Lessing angefreundet und haben dem das Werk gegeben und der hat es gelesen. Und der Reimarus, der hat wunderbare Sätze gesagt, wie von der Kanzel wird ein Zeug gepredigt, das der Vernunft himmelschreiend entgegensteht. Stimmt. Zum Beispiel. Und es war einfach sein Anspruch, Vernunft und Religion und Vernunft und Glaube zu versöhnen. Und er hat sich einfach seines, wie die Aufklärung das gesagt hat, seines eigenen Verstandes bedient. Er war ein bisschen hämisch. Mhm. Also du hast es gerade vorgelesen. Er hat ja gesagt, das sind Hochstapler, die Jünger. Ja. Die sind faul und faule Säcke und haben hier mit Jesus die ganze Zeit Party gemacht. Ja. Und jetzt auf einmal sollen sie zurückgehen zu ihren Booten und fischen? Nö, haben sie sich gesagt. Ich bin doch jetzt ein Internetstar. Ja. Was soll ich jetzt hier den kleinen Dienst in der Polizeiwache übernehmen? So ungefähr. Also was er richtig, finde ich, richtig gesagt hat, ist, dass der versucht, Vernunft und Glaube zusammenzubringen an dem Punkt der Auferstehung, sagen wir mal, am härtesten herausgefordert ist, wo er, finde ich, überzieht, wo er einfach sagt, die waren Wichtigtuer, die wollten aus ökonomischen Gründen das machen und sie haben den Leichnam gestohlen. Auch das, also sie haben das Ganze inszeniert, behauptet er ja. Und ich denke, so eine Show und so eine Lüge hätte niemals diese unglaubliche Energie freigesetzt, die nach dem Tod von Jesus freigesetzt wurde, dass Leute Unendliches auf sich genommen haben. Die haben doch nicht Geld verdient, die sind gestorben deswegen. Ja. Und insofern muss man an der Stelle, sagen wir mal, diesem großartigen Aufklärer ein Stück sagen, es ist überzogen an dieser Stelle. Also sie haben gestorben, aber vorher waren sie noch berühmt. Das muss man auch sagen. Ja, ich glaube, das war nicht. Aber der Tod war dann nicht schön. Also mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden wie Petrus, das ist besonders schrecklich. Ich glaube, ich lese dir mal vor, was Markus, der älteste der Evangelisten, zur Auferstehung eigentlich sagt. Und da ist eigentlich von Auferstehung gar keine Rede. Und Markus ist ungefähr entstanden 35 Jahre nach dem Tod ungefähr. Jesu. Ja, genau. 35, 40 Jahre. Also so wie die ehemalige DDR. Ja, genau, wie der Mauerfall. Genau. So ungefähr, so weit wie von uns der Mauerfall, so weit war er von Jesus Tod entfernt. Ja. Und der schreibt Folgendes. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer könnte uns denn den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinabblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Der ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt und sie sagten niemandem etwas davon. Genau. Denn sie fürchteten sich. Sie sagen gar nichts. Bei Markus sagen sie gar nichts. Ja. Und dazu ist erstens wichtig festzuhalten, du hast es schon gesagt, es ist von Auferstehung schon die Rede, aber es ist keine Erscheinung, sondern das Ganze endet mit dem Schrecken und einem leeren Grab. So. Wichtig ist da noch zu sagen, dass die Evangelien alle miteinander die Frauen am Grab als erstes haben. Mhm. Die aber als Zeuginnen nichts getaugt haben? Die als Zeuginnen, genau. Die Weil als, sie nicht ernst genommen die wurden? Die als Zeuginnen vor Prozessen oder vor wie auch immer ernstzunehmenden Handel oder wie auch immer nicht, genau, oder Auseinandersetzungen wurden die nicht gehört, waren keine Zeuginnen. Aber trotzdem wird festgehalten in allen Evangelien, dass die Frauen die Ersten waren, die da waren. Und wie gesagt, Entsetzen und Schrecken. Und ich glaube, das war so eine Spur, der Reimarus dann auch damals nachgegangen ist. Und ich denke, dass dann anschließend die Leute, die Evangelisten, die dann das Johannesevangelium oder das Lukasevangelium oder das Matthäusevangelium geschrieben haben, die haben dann aus diesem Schrecken, aus dieser Lücke, haben die dann so schwebende Erzählungen gemacht. Mhm. So Erzählungen, wo dann Begegnungen sind, wo man eigentlich nicht richtig weiß, so im Zwielicht, wo man nicht richtig weiß, ist das jetzt Jesus, ist das nicht, wird er erkannt, wird er wiedererkannt, er wird irgendwie erkannt, aber da dann kommen wir ja jetzt gleich verschwindet drauf. Er. Also was ich dazu sagen will, ist, dass die neutestamentlichen Texte ab dem Punkt des Entsetzens dann anfangen, in einer anderen Art, sagen wir, metaphorischen Sprache zu sprechen oder in einer poetischen Sprache zu sprechen und nicht mehr anzufangen so mit Fakten, was wir sonst immer, es ist, also die wir, Faktenhuberei, ja, des wir Neuen haben Testaments. Doch, er ist gestorben im Glaubensbekenntnis unter Pontius Pilatus und was auch immer. Und plötzlich kommt der Übersprung und plötzlich beginnt das alles etwas, wie soll man sagen, schwebend zu werden und in die Sprache der Poesie zu gehen. Oder der Ludwig Wittgenstein, der Philosoph aus Wien, der Sprachphilosoph, der sagt den Satz, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Und ich finde, da hat er nicht recht. Hat er nicht recht? Nein, weil ich glaube, es gibt die Sprache der Poesie, die die Welt öffnet, und ich glaube, es gibt die Sprache der Musik, die eine ganze andere Welt eröffnet. Auf die Musik werden wir heute noch häufiger kommen. Ja. Aber jetzt hören wir uns erstmal wieder die Sons of the Preacher Man an. Ja. We'll be right back. wie wunderbar. Ich möchte mich gerne mit dem Drummer unterhalten, mit dem Dirk. Dirk Erchinger an den Percussion. Genau, Dirk, du bist am Percussion und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können natürlich dich nicht sehen. Was am allerersten bei dir auffällt, ist, alles, was ich an nackten Armen sehe, ist schwer tätowiert, schwer. Da sagt meine Frau immer, das sind die Angeber-Tattoos, weil ich nur da tätowiert bin, wo man sieht. Also, das ist wahrscheinlich die praktische, die lutheranische Erziehung, dass ich sehr sparsam bin und dann wirklich nur mich da anmalen lasse, wo es auch Sinn macht. Okay, du hast meine Frage schon beantwortet. Ich wollte fragen, wo denn noch? Ja, also Dirk, du bist jetzt der wirklich original Son of Priest. Erzähl doch mal, wenn du gefragt wirst, was ist eigentlich das, was ich mitgenommen habe aus einem Pfarrhaus? Du warst wahrscheinlich in der Kirche, dein Vater hat dich angepredigt, du bist in einem großen Pfarrhaus aufgewachsen. Wenn du jetzt heute Resümee ziehst, was ist denn eigentlich da bei dir sozusagen übrig geblieben? Also definitiv die Möglichkeit, Musik zu machen und dieses laute Instrument, du sagst Percussion, wir nennen es immer noch Schlagzeug, also es ist Percussion, Schlagzeug. Das hat einen großen Grund, dass mein Vater meine Band hatte in der Kirche und wir auch ein großes Pfarrhaus hatten und das auch laut spielen konnten. Ne? Ich habe ja selber als Schüler und das ist heute, gibt es E-Drums, das gab es damals nicht. Also das war definitiv sehr viel Musik. Ne? Weil mein Vater war sehr musikalisch, hatte auch damals in Hannover einen sehr guten Kantor, der uns auch, da war auch ein Schlagzeuger, der uns Unterricht gegeben hat. Also wir sind sehr mit sehr viel Musik aufgewachsen. Und das kenne ich auch von vielen anderen Pastorenkindern eigentlich so, die ich so über die Jahre kennengelernt habe. Viele Schlagzeuger interessanterweise in Amerika kommen aus Kirchenfamilien. Okay, also du verdankst die Musik diesem Elternhaus? Definitiv, definitiv. Und wir reden jetzt heute über die Auferstehung. Und wenn dich jetzt jemand fragt, was kommt denn danach, wenn du jetzt nicht mehr bist, vielleicht schwingst du dann auf irgendwelchen Tönen, oder? Ja, also ich spreche da oft drüber mit einem meiner Söhne, der zum Beispiel sehr christlich ist und den nenne ich immer den Taliban, weil er noch viel gläubiger ist als wir. Wir sind eigentlich in der Familie alle gläubig, aber ich bin da so ein bisschen doch sehr hin und her gerissen. Zum einen halt die Hoffnung auf, dass da die Auferstehung für mich Symbol, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass man da gesaved wird. aber natürlich auch sehr ambivalent immer gewesen mit diesen ganzen Wundergeschichten sowieso. Ne? Da hatte ich immer auch meine Troubles mit. Mal glaube ich dran, mal nicht. Und so ist es auch mit der Auferstehung. Ne? Ja. Was ihr da gerade schon drüber gesagt habt. Und dass es vielleicht auch einfach eine Geschichte war, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzublasen, damit eben was draus entstehen kann, aber was du gerade gesagt hast, da ist ja so eine Energie entstanden, ob das jetzt nur durch so ein paar Leute, die da was aufschreiben, gekommen ist, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also ich bin eher auf der Seite, ja, könnte doch sein und ich bin doch schon sehr hoffnungsvoll, dass da noch was ist später. Danke, Dirk. Wir haben ja gerade davon erzählt, dass die Geschichten gehen jetzt ins Schwebende und die gehen ins Metaphorische. Mhm. Und ich finde, die eindrücklichste Geschichte an dieser Stelle ist eine Liebesgeschichte, wenn man so will. Und es ist die Geschichte von der Maria Magdalena oder Maria aus Magdala, die ans Grab geht. Das ist jetzt im Johannesevangelium. Ist im Johannesevangelium im 20. Kapitel. Und es gehört zu meinen Lieblingsgeschichten. Ich war total entsetzt, als ich als Prüfungsaufgabe für das erste theologische Examen diesen Text als Predigt bekommen habe. Ich habe mich daran ungefähr 3 Monate abgearbeitet. Und ich lese ihn jetzt mal vor. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn hingelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen, geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Also auch eine Begegnung. Ich sage jetzt mal eine Liebesgeschichte. Ja, weil, definitiv. Weil die Frau erkennt diesen Mann, sie verwechselt ihn, liegt da. Also es geht ihr wie Tausenden von Frauen, die am Grab eines verstorbenen Geliebten sitzen und heulen. Dieses Bild kennen wir alle. Mhm. Und dann steht hinter ihr jemand, der sie anspricht, oder sie dreht sich um und sieht dann einen und denkt, es ist der Gärtner, erkennt ihn nicht. Und sie erkennt ihn dann an der Art, wie er sie anspricht. Er sagt Maria, und in dem Augenblick, wo er sie anspricht, erkennt sie ihn. Das ist verrückt, oder? Warum erkennt sie ihn denn nicht? Ich meine, wenn er auferstanden ist, warum ist er nicht erkennbar? Ja, offensichtlich will die Geschichte sagen, es ist keine Wiedererkenntnis körperlicher und leiblicher Art. Der mhm. sieht sich nicht ähnlich. Mhm. Aber an der Art, wie er die Frau anspricht, mhm. da erkennt sie ihn. Und aber man es ist erkennt, so eine Liebesgeschichte. Man erkennt ja auch sowieso, auch jetzt mal jenseits von Liebe, aber bei Liebe ganz besonders eben, wenn die Leute an der Art, wie sie gehen oder wie sie sich bewegen oder wie sie die Brille in die Haare schieben, oder wie sie bestimmte Dinge sagen. Das ist ja auch etwas, was jemanden ausmacht. Und wenn man tot ist, wir haben zum Beispiel, als wir unseren Vater verloren haben, als er gestorben ist, und er lag da, es war wie eine, irgendjemand hatte ihm dann noch so eine gruselige Rose in die Hand gedrückt. Also, das war nicht mehr er. Nö. Das war also weit weg, das war irgendwie so eine aufgedunsene Figur. Ganz komisch, ja. Ganz komisch. Es geht aber vielen so, wenn ein Mensch seinen letzten Atemzug getan hat, dann ist er nicht mehr zu erkennen. Und dann ist ein ganz natürlicher Akt, dass die Menschen zum Fenster gehen und das Fenster aufmachen, mhm. weil sie denken, es muss da was raus. Mhm. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen oder auch nicht aus der menschlichen Erfahrung von der Hand zu weisen, dass dieser Satz, der dann im Christentum zur Zusammenfassung von Auferstehung geworden ist, mhm. nämlich, dass die Liebe stärker ist als der Tod, mhm. dass das diese Beziehung beschreibt und beschreibt, dass eine Beziehung nicht aufhört, auch wenn der Tod sie die Menschen trennt. Und da sind wir bei so einem energetischen Ding. Also wenn du jemanden begegnest, den du liebst, dann wird dir warm. Es wird mir warm ums Herz oder so. Also wo dann, also auch Liebe ist ja auch mit Wärme in irgendeiner Weise assoziiert. Mhm. Mhm. Heiße Liebe. Hallo? Ja. Natürlich. Ja, ja. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass schon, also das ist ja zwischen Geschlechtern, aber das ist auch zwischen anderen Menschen, also andere Formen von Liebe lassen einen warm sein. Der Berliner Philosoph, der Wilhelm Schmid heißt der, hat jetzt ein Büchlein rausgegeben, das heißt Den Tod überleben, vom Umgang mit dem Unfassbaren. Mhm. Er hat seine Frau verloren, vor 1,5 Jahren. Und seitdem nagt er an der Tatsache herum, dass die ihn nicht verlässt. Also die ist jetzt weg, aber sie ist für ihn immer noch da. Und er sagt, ich bin ein aufgeklärter Mann und ich bin ein Philosoph und ich habe an der Uni unterrichtet und die Logik ist mein Fach. Aber ich mache jetzt Erfahrungen, die kann ich auch nicht einfach negieren. Mhm. Welche denn? Er macht Erfahrungen, dass er irgendwo hingeht und seine Frau liebte es zum Beispiel, wie unser Vater übrigens auch, ich komme 17.17 Uhr nach Hause oder so. Und übrigens, wenn wir uns dann im Café treffen, dann 11.11 Uhr oder so. Ja. Unser Vater hat es immer gesagt, wenn er von einer langen, langen Reise weggekommen ist, wenn er aus Marokko kam, hat er gesagt, ich komme um 18.18 Uhr an und dann fuhr er 18.18 Uhr vor. Mhm. Das ist ja noch dreimal um den Stock rumgefahren, damit es auch wirklich 18.18 Uhr war. Genau. Und die Frau von dem Wilhelm Schmid, die Astrid heißt sie, die hatte das auch. Und, und da hat er dann Begegnung, dass irgendwie der Wecker läutet. Um 17.17 Uhr oder so. Also er hat Erfahrungen gemacht. Er will die auch nicht aufblasen. Aber er sagt gleichzeitig, ich kann sie auch nicht wegdiskutieren, diese Erfahrungen. Dass ich eine, sagen wir mal, eine energetische Beziehung weiterhin mit meiner Frau habe. Mhm. Er schreibt dann, wenn ich kurz was vorlesen darf. Ja, bitte. Mhm. Schon zu Lebzeiten spürt ein Mensch diesen Grund in seinem tiefsten Inneren als etwas Namenloses, Grenzenloses. Man hat etwas tief in sich drin, nämlich die Unendlichkeit der Möglichkeiten, sagt er. Manchmal erscheint auch mir das Leben wie ein Traum, als würde ich von außen von einem fernen Stern darauf blicken, auf dem ich eigentlich lebe, abseits aller Endlichkeit. Über das gewöhnliche gelebte Leben hinaus ist ein anderes Ungewöhnliches spürbar, das nicht in gleicher Weise verletzlich und hinfällig ist wie das Gegebene, nicht eingebunden in Raum und Zeit, nicht geprägt von all den Gefühlen, Wahrnehmungen, Erinnerungen, Wünschen, Sehnsüchten, die die persönliche Seele eines Menschen charakterisieren und an sein körperliches Dasein gebunden sind. Also er meint, die Welt müsste doch noch vor lauter anderen Möglichkeiten groß sein. Und sollte diese Deutung plausibel sein, folgt daraus, dass die Lebenden und die Toten ein und dieselbe Welt bewohnen, nur auf unterschiedlichen ontologischen Ebenen. Irdische Ebene der materialisierten Energie und ihrer begrenzten, endlichen Wirklichkeit, die kosmische Ebene der immateriellen Energie und ihrer unbegrenzten, unendlichen Möglichkeit. Der Tod könnte so eine Art Glissando sein, ein Hinübergleiten von der irdischen Ebene in die andere. So wie Bewegung in Wärme sich umwandelt und Wärme in Energie. Ja. Aha. Also so wie der, wie heißt das? So ein Energieerhaltungssatz. Der Energieerhaltungssatz. Ja. Ja. Energie geht nicht verloren. Nein, sie verwandelt sich nur. Sie verwandelt nur. So erklärt er sich das. Die Lebenden könnten den Toten also helfen, indem sie sich nicht vorzeitig aus diesem Leben entfernen, sondern ihnen die allmähliche Ankunft in der anderen Dimension ermöglichen, während Energie noch in den gewohnten Räumen schwebt, an den geliebten Kleidern oder Gegenständen haftet. Also er versucht es mit dem physikalischen Grundsatz der Erhaltung der Energie, dass nichts verloren geht. Das stimmt ja auch ein bisschen. Jesus soll ja auch noch 40 Tage mit den Jüngern sich da ein bisschen rumgetrieben haben und immer wieder aufgetaucht sein. Er steht jetzt in irgendeinem anderen Evangelium. Ich lese dir jetzt auch noch eine Geschichte vor. Die ist jetzt aus dem Lukas-Evangelium. Da ist sowas Ähnliches auch nochmal geschildert. Und ehrlich gestanden, ich muss dir sagen, ich kenne auch eine, es ist mir gerade eingefallen, als du das jetzt vorgelesen hast, ich kenne schon seit vielen Jahren eine Sachverständige in Gerichtsverfahren. Ich sage jetzt nicht für welche Wissenschaft, aber die hat ihren Mann auch vor einiger Zeit verloren und die habe ich jetzt wieder getroffen und dann habe ich gesagt, wie geht's dir denn so, bla bla und so. Und dann hat sie erzählt, dass sie mit ihrem Mann verheiratet ist. Und dann erst im Laufe des Gesprächs stellte sich raus, der Mann ist tot. Hm. Sie hat im Präsens von ihm gesprochen. Yeah. Die hatte eine ganz ähnliche Geschichte wie die, die du jetzt gerade vorgelesen hast, dass sie nämlich auch fast schon ans Gespenstische neigende oder grenzende Erfahrungen gemacht hat. Die habe ich dann hingenommen. Ich kenne die Frau. Die Frau hat jetzt wirklich bei klarem Verstand. Nein, hingegen, sie hat auch gesagt, es darf niemand erfahren, sonst halten mich die Gerichte auch für wahnsinnig. Aber es ist so. Na gut, also jetzt lese ich dir was vor. Und zwar ist das jetzt aus dem Lukas-Evangelium, 24. Kapitel. Und da heißt es Folgendes. Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern, das war jetzt der Sonntag, waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien, das sind 11 Kilometer, von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschend, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr da auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen da geschehen ist? Er fragte sie, ja, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus von Nazareth. Das war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat, vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tode verurteilt und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen, die hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann auch ans Grab und fanden alles so, wie die Frauen es beschrieben hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Ist interessant, nicht? Sie reden von einem Propheten und er redet jetzt hier vom Messias. Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber sie drängelten ihn und baten, bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben, und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Und da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn, dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander, brannte uns nicht das Herz in der Brust, als wir unterwegs mit ihm redeten und er uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Gleiche Geschichte, ähnliche Struktur wie mit der Maria Magdalena am Grab. Sie erkennen ihn nicht, das ist ein Mitreisender und sie unterhalten sich mit ihm und erkennen ihn. Auch wieder an einer Handlung, nicht? Am Gebet oder am Lobpreis oder am Brechen des Brotes. Genau. Also sie sitzen um den Tisch rum und sie erinnern eine Szene, sie sitzen um den Tisch rum, das finde ich auch ein schönes Bild, wenn man zusammen am Essen ist und miteinander und der nimmt das Brot und bricht es. Und daran erkennen sie. Ja, aber er löst sich auf, geisterhaft. Ist dann weg. Ja. Es ist jetzt auch wieder viele Jahre nach dem Tod Jesu geschrieben worden. Diese Geschichte geschrieben worden, aber auch wieder ein poetischer Zugang, auch wieder keine Sicherheiten. Man muss ja davon ausgehen, dass die Leute ja nicht blöder waren als wir. Natürlich hat die Ostergeschichte von Anfang an Leute gehabt, die gesagt haben, die lügen, die Jünger Jesu haben den Leichnam geklaut, die machen sich wichtig, alles, was Reimarus gesagt hat, kannst du schon in der Bibel lesen. Es steht da einfach drin, denn der Pilatus und seine Leute sagten, der ist geklaut worden oder so. Also du hast diese ganze Vermuterei drumherum hast du. Und bei diesen Geschichten, da geben die Evangelisten zu, sie wissen es auch nicht. Sie wissen, ehrlich gesagt, wissen sie es auch nicht. Aber sie haben Erfahrungen gemacht. Und das ist das, was, ich glaube, das hat die rationale Kirche in den letzten 200 Jahren nach Reimarus, hat sie eigentlich diese Erfahrungen so ein bisschen ausgeschlossen. Du sagtest es ja, wir leben jetzt in einer Welt, wo man solche Erfahrungen gar nicht mehr erzählen darf. Gleichzeitig, wenn du in die Filmindustrie guckst, wenn du in Filme guckst, hast du das zunehmend, glaube ich wenigstens wahrgenommen zu haben, dass du immer wieder, wenn irgendjemand gestorben ist, dann sitzt der da. Das ist ein Motiv, das kenne ich aus meiner frühen Film-Anguckzeit nicht, aber jetzt hast du das immer wieder in Filmen. Ja. Also ich habe auch was hier mitgebracht zu diesem Phänomen, warum wir Sachen glauben, die es nicht geben kann. Natürlich von unserem Tagebuch der Menschheit von Karel van Schaik und Kai Michel. Und die haben einen wunderbaren Absatz über diese ganze Geschichte geschrieben. Den größten Schlag versetzte der Kirche ein ehemaliger Theologiestudent, der selbst einmal daran geglaubt hatte, dass jedes Wort in der Bibel im strengen Sinn und buchstäblich wahr sei. Die Rede ist von Charles Darwin. 1809 bis 1882. Seine Evolutionstheorie machte es endgültig unmöglich, die Bibel für eine verlässliche Quelle der Welterkenntnis zu halten. Nicht nur die Urheberschaft für die wunderbare Vielfalt des Lebens war jetzt aus Gottes Händen genommen, auch der Mensch sah sich von der Krone der Schöpfung zum Affen degradiert. Es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis die Wissenschaft auf alle Fragen eine Antwort hätte. Dann wäre Gott, wie Friedrich Nietzsche gesprochen hat, endgültig tot. Und alle Religion würde verschwinden. Das ist die Geburt der Säkularisierungsthese. Der moderne, aufgeklärte Mensch wird die Religion als eine Form der unterentwickelten Weltwahrnehmung hinter sich lassen. Bloß, wie wir heute, fast anderthalb Jahrhunderte später sehen, ist die Religion, allem wissenschaftlichen Fortschritt zum Trotz, nicht tot. Warum nicht? Dass die Religion sich weiter behaupten kann, auch wenn sie ihren Anspruch, die reale Welt auf biblische Weise zu erklären, zurückfahren musste, liegt daran, dass sie in den meisten westlichen Gesellschaften ein fester Bestandteil der Sitten und Gebräuche geworden ist und über mächtige Institutionen verfügt, zu deren Selbstverständnis es immer schon gehörte, sich gegen alle Widerlegungsversuche zur Wehr zu setzen. Außerdem liegt die intellektuelle Religion nie in Reinform vor, sondern bildet ein Amalgam mit der intuitiven Religiosität, dem Kraftzentrum des Glaubens. Diese wurzelt in unserer Biologie und bringt allem Erkenntnisfortschritt eine unerschütterliche Ignoranz entgegen. Auf die Frage, was sie tun würden, wenn Wissenschaftler ihren religiösen Glauben widerlegten, geben fast 2/3, 64% der Befragten an, sie würden sich weiter an das halten, was ihre Religion lehrt, anstatt die widersprechenden wissenschaftlichen Ergebnisse zu akzeptieren. Das ergab eine Umfrage des Time Magazine im Oktober 2006. Das kognitive Wissen und der intuitive Glaube gehören unterschiedlichen menschlichen Bereichen an. Selbst wenn Menschen definitiv wissen, dass es keine überirdischen Wesen gibt, ist die Vernunft nicht in der Lage, die Instinkte der innersten Natur zum Schweigen zu bringen. Etwas in den Menschen glaubt weiterhin, dass die Welt nun mal beseelt ist und übersinnliche Kräfte im Verborgenen wirken. Die intuitiven Gewissheiten sind immun gegen die Macht des besseren Arguments. Mit der Religiosität verhält es sich ähnlich wie mit der Musik. Da haben wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Beide haben eine angeborene Verankerung in der menschlichen Psyche. Deswegen passt es auch so gut, dass wir heute Musik dabei haben. Wie sich die jeweilige Veranlagung aber entfaltet, hängt von den genetischen Anlagen, mehr aber noch von der Sozialisation und der Kultur ab, in der man aufwächst. Wir haben es ja gerade gehört, Pfarrershaus, halt viel Musik. Wer in eine musikalische Umwelt hineingeboren wird, von klein auf Singen und Klavierspiel übt, wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei schlechten Anlagen ein passabler Musiker. Käme dann die Ratio und bewiese die Unvernunft der Musik, würden die Menschen das zwar wohl einsehen, aber trotzdem immer wieder eine Melodie vor sich hinpfeifen oder mit den Fingern einen Takt trommeln. Und die Menschen täten das unbeholfen, selbst dann, wenn sie niemals mit Musik in Kontakt gekommen wären. Es würde hunderte von Generationen dauern, bis die Musikalität aus ihrem Erbgut verschwunden wäre. Mit der Religion verhält es sich ähnlich. Deshalb ist das Christentum ein Milliardenerfolg geworden. Wir haben gezeigt, wie breit seine Klaviatur ist, die neben seinen intellektuellen und theologischen Anteilen der Natur des Menschen in Gestalt von Jesus, Maria, Heiligen und Dämonen alles zu bieten hat, was unser Inneres zum Klingen bringt. Die Säkularisierungsthese ist als widerlegt anzusehen. Die Religion gedeiht prächtig. Es sind die Religionen, deren intuitiver Anteil groß ist, die boomen. Dort aber, wo das Intellektuelle und Institutionelle dominiert, verlassen die Menschen die Kirchen und suchen nach Alternativen. Das schreiben die. Ja. Das finde ich super. Ja, das finde ich nicht super. Nicht? Nee. Du findest nie was super, was ich aus diesem Buch vorlese. Es ist ja immer schon chronisch. Na, ich finde es deswegen nicht super, weil sie so wertend schreiben. Also sie beschreiben natürlich die großen Kränkungen der Religion. Ja. Das ist die Erkenntnis, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Sonnengeschehens. Ja, das hat ja Freud gesagt. Nein. Die drei großen Kränkungen. Ja, also ja. Na, Freud gehört dazu. Ja, also, genau, er hat sich selbst als die dritte bezeichnet. Er hat sich selbst, also das heißt, wir sind nicht, die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Sonnensystems. Mhm. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern wir sind einfach Affen. Und das dritte ist, wir sind nicht Herr oder Frau im eigenen Haus, sondern wir haben irgendwelche Über-Ichs, die über uns singen. Ja. Das, also, ganz schlimm, auch welche im Keller. Auch, genau. Mhm. Und die sind die Kränkungen sozusagen des religiösen Menschen. Finde ich auch eine schöne Beobachtung. Aber die Beobachtung, warum ich deinen Text da problematisch finde, weil ich finde, es ist so eine eingeengte Weltsicht, weil er sagt, das ist ja bloß intuitiv und da kommt auch noch die Musik. Ja? Mhm. Und das andere ist ein ordentliches Argument, ein rationales. Da musst du doch mal irgendwann drauf kommen, dass diese naturwissenschaftliche, rein naturwissenschaftliche Weltbild vielleicht ein bisschen engstirnig ist. Wenn keine Poesie reinpasst, wenn keine Intuition reinpasst, wenn keine Musik reinpasst oh Gott, was ist denn das für eine Welt? Stell dir vor, aus unseren Genen würde die Musik rausgetrieben werden. Das wollen dann doch gar nicht. Nein, aber sie wollen beschreiben, dass das ein intuitiver Anteil von uns ist. Ja, das stimmt doch auch. Das ist es, aber ist gleichzeitig ein hochintellektueller. Wenn du eine Fuge von Bach anguckst. Das ist Mathematik. Das ist Mathematik. Und deswegen finde ich das, sagen wir mal, nur partiell richtig. Mhm. Ich bin ein Freund der Logik und der Argumentation, aber die Welt sich zu träumen, dass nur die Logik und die Argumentation und das naturwissenschaftliche empirische Weltbild dort gilt, macht uns arm. Nee, das finde ich nicht. Ich finde, Sie erklären sehr schön, warum Menschen Dinge glauben, von denen sie wissen, dass es sie nicht gibt. Und das ist... Dass es sie in einem materialistischen Sinn nicht gibt. Ja, in einem materialistischen Sinne nicht gibt. Ja. Aber ich glaube, dass das das Gleiche ist, wie wenn ich in einen Film gehe. Ich weiß, die stehen nachher wieder auf, die sich da küssen, hassen sich in Wirklichkeit. Das lese ich hinterher in der Bildzeitung. Und die, die da totgeschossen worden sind, die gehen hinterher nach Hause. Das weiß ich. Und trotzdem weine ich. Ich weine trotzdem in dem Film. Mhm. Weil es etwas erzählt, was über die Personen hinausgeht. Genau. Und so ist es mit der Bibel auch. Genau. Deswegen ist die Bibel für mich ein Roman und wenn ich die Geschichten höre, dann berühren sie mich und wenn ich Musik von Bach höre, dann berührt sie mich und ich weine, aber ich weiß trotzdem, es ist Musik, es sind aneinandergereihte Noten und ich weiß, es ist ein Buch, das aufgeschrieben worden ist. Also, verstehst du das? Das sind diese zwei Teile, die empfinde ich ja selbst. Es sind zwei unterschiedliche Wahrheiten. Man kann ja nicht sagen, das eine ist wirklich und das andere ist irgendwie gelogen. Man kann sagen, das eine ist in einem naturwissenschaftlichen Sinn wirklich und das andere hat seine eigene Wahrheit. Also das sagen selbst also in diesem im großen Manifest der Gehirnforscher von 2004 schreiben die am Schluss, und wenn wir alles erklären können, wenn wir die Emotionen, die Liebe, Verantwortungsgefühl, alles in Gehirnzonen aufteilen können und genau nachvollziehen, wie die biochemischen Prozesse im Gehirn sind, dann sind wir so wie Musikwissenschaftler, die genau erklären können, wie eine Fuge von Bach funktioniert, aber die unglaubliche Wirkung, die sie bei Einzelnen hat, und ganz unterschiedlich entfaltet, die werden wir niemals erklären können. Aber das ist, finde ich, ist in dem Buch doch auch sehr offen gelassen, dass sie letztlich die Frage, warum ist das so, nicht beantworten. Das machen sie auch, wollen sie auch gar nicht. Also die Frage ist, warum berührt uns Musik? Oder warum ist die innerste Natur so beschaffen, dass wir Dinge glauben, die wir eigentlich nicht brauchen? Ja, die Frage ist, warum haben wir diesen biologischen Kern? Dieser Frage könnte man jetzt nachgehen. Ja, ich finde, wir sollten lieber ein bisschen Musik hören. Ja, das finde ich auch. Ich bin ganz erschöpft. Thank you. Also der dritte ist Björn Frank, der Klarinette, Saxophon, Bassklarinette spielt in unserem Trio. Und du bist, wie du gerade selbst gesagt hast, der Quotenheide. Aber du bist ja in Wirklichkeit getauft, ne? Ja, und das hat der Dirk gesagt. Ja. Der Dirk hat dich als Quotenheide. Ja, ich bin vor geraumer Zeit tatsächlich ausgetreten aus der katholischen Kirche, obwohl ich getauft und auch meine Kommunion erhalten habe. Mhm. Aber ich habe dann für mich entschieden, dass ich nicht mehr möchte, dass einer großen Gemeinschaft anzugehören, die Dinge entscheidet und Dinge tut, die ich nicht mehr unterstützen kann. Oder wo ich nicht möchte, dass in meinem Namen gesprochen wird. Und so habe ich dann die Kirche verlassen. Was hat eure Musik eigentlich mit eurem Namen zu tun? Spielen Pfarrerssöhne anders als andere Musiker? Natürlich. Inwiefern? Besser. Im Ernst? Für mich hat das nicht so eine Rolle gespielt. Als der Robert mich gefragt hat, ob ich mitspielen möchte, wusste ich nichts von dem Namen. Mhm. Dass du jetzt eingemeindet wirst in die Preachers. Ja, genau. Also das war dann schon eine ganz emotionale Entscheidung, unabhängig von Glaubenszugehörigkeiten. Mhm. So. Aber die beiden Kollegen spielen so unfassbar gut. Mhm. Und ich bin so glücklich, dabei sein zu dürfen, dass ich das, obwohl ich gar nicht so richtig reinpasse, zumindest vom Namen her. Du bist in Wirklichkeit Saxophonist im Potsdamer Polizeiorchester. Das heißt Landespolizeiorchester Brandenburg, genau. Und wir sitzen in Potsdam. Und da tatsächlich arbeite ich ja 5 Tage die Woche. Ja gut, dann wenden wir uns jetzt wieder unserer Unterhaltung zu. Und wir haben ja noch einen dritten, dem Jesus erschienen ist. Wir haben eine dritte Geschichte. Also wir hatten jetzt das leere Grab auf der einen Seite. Dann hatten wir die Maria am Grabe. Dann hatten wir die Jünger, die Emmauswanderer nach Emmaus gegangen sind. Und natürlich ist der naturwissenschaftlichen Fragestellungen am nächsten ist es der Thomas, der Ungläubige. So ist er in die Geschichte eingegangen, der ungläubige Thomas. Und das ist ja der gesagt hat, das glaube ich alles nicht, als die Jünger ihm erzählt haben, wir sind ihm begegnet, wir hatten eine Erscheinung, er hat mit uns gesprochen und so. Und er hat gesagt, ich glaube das alles nicht. Der kommt auch immer zu spät. Es passiert irgendwas Großartiges, Spirituelles und er kommt zu spät und erlebt es nicht und dann sagt er, das glaube ich nicht. Ja. Und dann kommt er einfach einmal in einen Raum, wo da sind alle versammelt und dann tritt Jesus zu ihnen und er sagt... Durch die Wand übrigens. Durch die Wand. Sie haben sich ja verschanzt, weil sie Angst haben, dass sie verfolgt werden als Anhänger des Sektenführers und haben sich verrammelt und da kommt er auf einmal durch die Ziegel. Ja. Und dann sagt er ja, ich glaube das nur, wenn ich meine Hände in die Wunden gelegt habe. Und dann sagt Jesus, ja, mach das. So. Und dann sagt er... Aber offenbar kann man ja dann doch was anfassen. Es ist offensichtlich eine Art von Leib, ja. Und dann sagt er, mein Herr und mein Gott. Ja, also vom Thomas, ich finde, das ist eine wichtige Geschichte in diesen Evangelien, weil sie beweist, dass diese Perspektive auch unter den ersten Christen in den ersten 30, 40 Jahren nach dem Motto, das ist doch kaum zu glauben, aufgenommen hat. Und es ist übrigens der Heilige mit dem Winkelmesser. Mhm. Das ist der Ingenieur und der Architekt. Unter den Aposteln. Der hat, wenn er als Heiliger dargestellt hat, ein Winkelmesser in der Hand. Also der misst alles ordentlich. Und er kriegt dann ja dann auch auf den Weg, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Aber was dazwischen den Zeilen ist oder was ich das ganz schön finde, ist, dass Thomas ist eigentlich ein Name, der kommt vom griechischen Theoma und heißt der Zwilling. Mhm. Und das heißt, für mich heißt es, die nennen den Thomas, wenn du es jetzt auch da metaphorisch siehst, dann ist diese Geschichte steht da drin, weil sie sagt, der Thomas ist ein Zwilling von uns allen. Mhm. Der Zweifel, der ist sozusagen notwendig. Und das weiß übrigens auch jede Wissenschaft, dass da Zweifel notwendig ist. Mhm. Und dass es ein Glauben ohne Zweifel nicht gibt. Mhm. Und dass es ganz gefährlich wird, wenn der Zweifel ausgeschlossen wird. Manchmal gibt es ihn eben doch, aber dann wird es besonders unangenehm. Oder es gibt, wenn einer zweifelt, kriegt er eins auf den Hut. Ja, oder, ja genau. Das wolltest du gerade sagen. Nee, ich wollte sagen, dass eben Leute, die nicht zweifeln, besonders unangenehm sind. So. Genau, das nennen wir ja, glaube ich, in unserer Sprache. Fanatiker nennt man das. Fundamentalisten, Fanatiker, das sind diejenigen, die sich so gewiss sind. Mhm. Und Gewissheit, und das lernen wir ja doch auch in unserem jetzt beinahe 5. Mal an Ostern, dass Gewissheiten das Gefährlichste sind und dass der Versuch, durchzusurfen durch die unterschiedlichen Denkmöglichkeiten, dass das reich macht. Also unser Thomas ist unser Zwilling und er ist auch der Heilige übrigens der Religionswissenschaftler, er ist der Heilige derer, die sich mit der Forschung beschäftigen. Und das heißt für mich eingetragen in unsere Religion, dass der Zweifel sozusagen zur DNA gehört. Ich habe eine Geschichte dabei, die aus einem Buch entnommen ist, von Gian Domenico Borasio. Borasio ist ein Professor für Palliativmedizin. Also es geht ihm oder es geht ihm in seiner Lehre und in seiner Forschung und in seiner Ausübung seines Amtes darum, Sterbende, Todgeweihte in den letzten Metern ihres Lebens zu begleiten und es ihnen möglichst erträglich zu machen. Darum geht es in der Palliativmedizin. Das Leben vor dem Tod in den letzten Wochen zu gestalten, ja. Und Borasio gehört zu den berühmtesten Palliativmedizinern. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Über das Sterben. Das ist ein Bestseller geworden und daraus lese ich jetzt ein kleines Stückchen vor. Auf Seite 93. In Psalm 90, schreibt er, steht der bemerkenswerte Satz: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Auch der Buddha sagte, von allen Meditationen ist die über den Tod die höchste. Wenn man über den Tod nachdenkt, tauchen spirituelle Themen wie von selbst auf. Wir haben dazu eine Untersuchung gemacht. Wenn in der Klinik ein Patient gefragt wird, möchten Sie mit dem Seelsorger sprechen, ist die häufigste Antwort: Ist es denn schon so weit mit mir? Ja, nö. Wenn Sie aber als Ärzte den Patienten fragen, würden Sie sich im weitesten Sinne des Wortes als gläubigen Menschen bezeichnen, so ist die Antwort in 87% der Fälle ja. 87%. Das heißt, fast 9 von 10 Patienten und das in unserer angeblich weitgehend säkularisierten Gesellschaft. Diese Frage hat sich als sehr gute Einstiegsfrage für ein Gespräch über Spiritualität am Lebensende erwiesen. Ein solches Gespräch wird von der großen Mehrheit der befragten Palliativpatienten als hilfreich und wenig belastend eingestuft. Das ist also ganz ähnlich wie das, was unsere Tagebuch der Menschheit-Autoren sagen. Frau W., eine 87-jährige Patientin mit Brustkrebs im Endstadium, die ich wegen innerer Unruhe besuchen sollte, entpuppte sich bei der Untersuchung als charmante, zierliche alte Dame ohne akute physische Beschwerden und mit exzellenter Symptomkontrolle. Als ich sie über ihre Ängste befragte, erzählte sie, dass sie furchtbare Angst vor dem Sterben und vor dem habe, was möglicherweise danach kommen könnte. Interessant, nicht? Meistens haben die Leute Angst, dass nichts kommt, aber sie hat Angst, dass was kommt. Innerhalb einer Stunde erzählte sie mir daraufhin ihr gesamtes Leben und ich hörte ihr zu, ohne ihren Monolog zu unterbrechen. Danach war sie ruhiger und wir verabschiedeten uns. Ich hatte bei dem Besuch natürlich alle Insignien getragen, die auf meinen Besuch schließen ließen. Ich hatte einen weißen Kittel an mit dem Namenszug, trug ein Stethoskop um den Hals und so weiter. Aber als am Nachmittag der für die Station zuständige Seelsorger seine Runde machte, begrüßte sie ihn mit den Worten: Sie brauchen heute nicht kommen, der Pfarrer war schon da. Das ist eine Anekdote, die zum Schmunzeln anregt. Auf den zweiten Blick stellt sich allerdings die Frage, was es über unser Gesundheitssystem aussagt, wenn ein Arzt, der nichts anderes tut, als nur zuzuhören, von einer geistig völlig klaren Patientin unbewusst in einen ganz anderen Beruf transferiert werden muss, weil dieses Verhalten offenbar mit ihrem Konzept von einem Arzt, zumal in einem Universitätsklinikum, nicht in Einklang zu bringen ist. Und er endet dann mit einem uralten Ruf, der am Ende eines jeden Tages nach der allerletzten Meditation in den Zen-Klöstern erschallt: Eines lege ich euch allen ans Herz. Leben und Tod sind eine ernste Sache. Schnell vergehen alle Dinge. Seid ganz wach, niemals achtlos und niemals nachlässig. Das ist ja wunderbar. Ja, das witzig, fast, ne? Ein gutes Wort zum Schluss eigentlich. Aber ich möchte noch ergänzen, dass es schon auch eine Weisheit in unserer Bibel ist, dass die Sheol, also diese Unterwelt, nicht mit den biologischen Grenzen irgendwie in eins zu setzen ist. Also es gibt die Vorstellung, dass du schon tot bist, obwohl du eigentlich rumläufst. Mhm. Also es gibt die Vorstellung, dass jemand sein Leben so führt, dass er eigentlich schon tot ist. Finde ich ziemlich wichtig. Mhm. vor allem wenn man auch über die letzten Strecken redet. Und das andere ist, und das ist jetzt das umgekehrte, die umgekehrte Vorstellung bei der Auferstehung. Die Auferstehungsvorstellung ist, dass Gott derartig lebendig ist, dass er rübergeschwappt ist in den Tod, wenn man so will. Also Liebe hat den Tod besiegt. Das ist eine Überschwemmung von Liebe. Das ist diese Glaubensvorstellung. Weißt du, das ist eine Glaubensfrage. Der fragt ja auch, ob sie gläubig ist. Es ist auch eine Glaubensfrage, dass nachher nichts ist. Ja. Das wollte ich einfach nur noch einwenden. Ich finde es auch nicht schlimm. Dazulegen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht schlimm, wenn es nachher nichts ist. Ja, also ist ja beides eine Glaubensfrage. Ja. Und ich habe noch eine ganz kleine Anekdote oder einen kleinen Hinweis. Wenn ich immer gefragt werde, bist du gläubig oder hast du einen Glauben, dann sage ich, das ist eigentlich eher eine Frage des Lebensstils, Christ zu sein. Also Glauben, das assoziiert man mit irgendwelchen dogmatischen Formeln. Und das ist also du bist nicht der Meinung von Paulus, dass ohne Auferstehung alles nichts ist? Ich glaube, dass das ein großartiger, hilfreicher Gedanke ist, diese Auferstehung, wenn man sie mal sich genau durchdenkt. Und ich denke, es ist ein Gedanke von anmutiger Naivität. So wie der Heinrich Kleist, der beschreibt, hat eine kleine Novelle geschrieben über das Marionettentheater, wo er beschreibt, was unterscheidet uns eigentlich als lebendige Menschen von Marionetten. Marionetten können Bewegungen immer gleich machen, wenn wir sie dazu anhalten, ja. Dann machen sie die Bewegung. Ja. Während wir Bewegungen anmutige gar unglaublich üben müssen, wenn wir sie nochmal machen wollen. Wenn wir sie bewusst machen wollen. Ja. Also, aber nicht, wenn wir sie unbewusst machen. Das ist die Geschichte von dem Dornauszieher. Mhm. Also er beschreibt einen jungen Mann, der sich im Spiegel sieht, während er den Fuß irgendwie sich runterbückt zu seinem Fuß. Und er sieht, wie wunderbar er aussieht. Und dann versucht er, die Bewegung wieder zu machen. Dann kriegt das nicht mehr hin. Und dann sagt der Kleist, du musst einmal um die ganze Welt gehen und üben, trainieren, damit du diese Bewegung dann bewusst wieder machen kannst. Und ich finde, das ist... Was hat das jetzt mit der Auferstehung zu tun? Das hat mit dem Glauben was zu tun. Der Glauben ist eine naive, anmutige Bewegung. Und wenn du zu dieser Naivität und Anmut wiederkommst, musst du einmal um die ganze Welt gehen. Ich habe auch noch ein, wirkt sich jetzt ein gutes Wort zum Schluss von Marie-Louise Kaschnitz. Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage. Also die Auferstehung hat sehr viele Gesichter. Ja, wunderbar. Und jetzt hören wir uns nochmal Musik an. Genau, weil das ist auch was ganz Intuitives und ich glaube Jazz insbesondere. Da ist Auferstehung. Ja. Thank you. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.